Bastardos sin gloria. Est-ce la propriété de Perrier-Lapadite? Je suis Perrier-Lapadite. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Je suis le colonel SS Hans Landa. Que puis-je faire pour vous? J'espérais que vous m'inviteriez à entrer chez vous afin que nous puissions avoir une discussion. Certainement. Après vous. Ma famille. Colonel SS Hans Landa. Mademoiselle. À votre service. Les rumeurs qui circulent dans le village au sujet de votre famille sont tout à fait fondées. Monsieur Lapadite, vos filles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Merci. Je vous en prie. Asseyez-vous. Suzanne, tu veux bien aller chercher du vin pour le colonel? Ah, mais non, merci beaucoup, monsieur Lapadite. Pas de vin. Puisque nous sommes sur une exploitation laitière, je suppose, sans risque de me tromper, que vous avez du lait? Oui. Alors, je préfère du lait. Très bien. Tu veux bien aller fermer la fenêtre, s'il te plaît? Merci. Monsieur, à votre famille et à vos vaches, je dis bravo. Merci. Je vous en prie, venez me rejoindre à votre table. Très bien. Monsieur Labadie, vu ce dont nous avons à discuter, il serait préférable de discuter en privé. Vous remarquerez que j'ai laissé mes hommes à l'extérieur. Si cela ne les offense pas, auriez-vous l'obligeance de demander à vos charmantes dames de sortir ? Vous avez raison. Charlotte, tu veux bien emmener tes soeurs dehors ? Le colonel et moi, on a 2-3 mois à se dire. Monsieur Labadie, je suis au regret de vous informer que j'ai épuisé l'étendue de mon français. Continuer à le parler si peu convenablement ne ferait que me gêner. Cependant, je crois savoir que vous parlez en anglais tout à fait correct, n'est-ce pas? Oui. Ma foi, il se trouve que moi aussi. Puisque nous sommes ici chez vous, je vous demande la permission de passer à l'anglais pour le reste de la conversation. Certainement. Je suis muy familiarizado con usted y su familia, pero no sé si usted está familiarizado con mi persona. ¿Sabía usted de mi existencia? Sí. Excelente. ¿Y sabe usted la labor que debo desempeñar en Francia? Sí. Por favor, dígame qué ha oído. He oído que el Führer lo puso a cargo de acarrear a los judíos que queden en Francia, que estén ocultos o que finjan no ser judíos. El Führer no podría haberlo dicho más claro. Pero el motivo de su visita, aunque muy placentera, es un misterio para mí. Los alemanes revisaron mi casa hace 9 meses en busca de judíos y no encontraron nada. Ya lo sabía. Leí los reportes de esta área. Pero como cualquier empresa, bajo una nueva administración, siempre se ven duplicados los esfuerzos. Muchas veces solo se pierde el tiempo, pero de todas formas debe hacerse. Solo tengo algunas preguntas, Monsieur Labadie. Si pudiera responderlas, mi departamento cerrará el archivo de su familia. Y antes de la ocupación había 4 familias judías en esta área. Todos eran granjeros lecheros como usted. Dolerac, Roland, Lavit y los Dreyfus. ¿Es correcto? Hasta donde sé, esas eran las familias judías entre los granjeros lecheros. Herr Coronel, ¿le molesta si enciendo mi pipa? Por favor, Monsieur Labadie, está usted en su casa. Siéntase en confianza. Y ahora, de acuerdo a estos papeles, ya dimos cuenta de todas las familias judías de esta área, excepto los Dreyfus. Desaparecieron en algún momento del año pasado, lo que me lleva a la conclusión de que o bien lograron escapar o de que alguien los está ocultando muy bien. ¿Qué ha escuchado usted de los Dreyfus, Monsieur Labadie? Solo rumores. Adoro los rumores. Bueno, los hechos a veces nos engañan, mientras que los rumores, ciertos o falsos, son muy reveladores. Así que, Monsieur Labadie, ¿qué rumores ha escuchado usted sobre los Dreyfus? Insisto, este es solo un rumor, pero oí que los Dreyfus pudieron huir a España. Entonces, los rumores que escuchó hablan de escape. Uy. Sí. No habiendo conocido a los Dreyfus, ¿me podría confirmar cuántos exactamente conformaban la familia y sus nombres? En total eran 5. El padre, Jacob, su esposa, Miriam, y su hermano, Bob. Oh. ¿Qué edad tiene Bob? 30, 31. Continúe. Y los niños, Amos y Shoshana. ¿La edad de esos niños? Amos tenía 9 o 10. ¿Y Shoshana? Y Shoshana tenía 18 o 19. No estoy muy seguro. Creo que eso sería todo. Sin embargo, antes de irme, ¿podría beber otro vaso de su deliciosa leche? Por supuesto. Monsieur Lapetit, ¿conoce el sobrenombre que me ha dado el pueblo de Francia? A mí no me interesan esas cosas. Pero sí sabe cómo me dicen. Sí, lo sé. ¿Qué es lo que ha escuchado? El cazador de judíos. Correcto. Entiendo que usted no desea repetirlo. Heydrich aparentemente odia el apodo que el pueblo de Praga le ha impuesto. Me desconcierta que él odie que le digan el verdugo. Parece que ha hecho todo lo posible para ganarlo. Por otro lado, yo amo mi título no oficial, justamente porque me lo he ganado. Lo que me hace tan buen cazador de judíos es que, a diferencia de muchos soldados alemanes, yo pienso como judío. Mientras que ellos solo piensan como alemanes. O mejor dicho, como soldados alemanes. Si uno determinara qué atributo comparten los alemanes con las bestias, sería el instinto predador del halcón. Pero si uno determinara qué atributos comparten los judíos con las bestias, sería los de las ratas. La propaganda del Führer y de Goebbels han repetido muchas veces lo mismo, pero donde difieren nuestras conclusiones es que no considera esa comparación un insulto. Eso lo considere, por un momento, el mundo donde viven las ratas. Es un mundo muy hostil. Si una rata atravesara ahora mismo por su puerta, ¿la recibiría con hostilidad? Supongo que sí. ¿Y le ha hecho algo alguna rata para causar esa animosidad que siente hacia ellas? Traen enfermedades. También Magden. Las ratas propagaron la peste bubónica, pero de eso ya hace mucho tiempo. Apuesto que cualquier enfermedad que propagan las ratas lo harían lo mismo las ardillas. ¿Está de acuerdo? Sí. Y supongo que no tiene la misma aversión hacia las ardillas que la que siente hacia las ratas, ¿o sí? No. Y ambas son roedores, ¿no es cierto? Y quitando la cola, ambas hasta se parecen, ¿no lo cree? Eso es interesante, Jacob Ronel. Aunque esa idea pueda ser muy interesante, no causa ninguna diferencia en lo que usted siente. Si una rata entrara aquí en estos instantes mientras hablamos, ¿la recibiría con algo de su deliciosa leche? Tal vez no. Eso es lo que creo. No le agradan. Realmente no sabe por qué no le agradan, solo sabe que son repulsivas. Por lo tanto, un soldado alemán inspecciona una casa donde se sospecha que se ocultan judíos. ¿Dónde busca el halcón? En el granero, en el desván, en la bodega. Busca donde él se escondería. Pero hay tantos lugares donde no se le ocurriría al halcón ocultarse. En fin, la razón por la que el Führer me sacó de mis Alpes en Austria y me trajo a esta Francia llena de vacas es porque eso sí se me ocurre a mí. Porque conozco las tremendas hazañas de que es capaz el hombre al abandonar su dignidad. ¿Puedo también fumar mi pipa? Por favor, siéntase en casa. Ahora, mi labor dicta que debo hacer entrar a mis hombres a su hogar para realizar una profunda búsqueda antes de tachar oficialmente el nombre de su familia de mi lista. Y si se encontraran irregularidades, y estoy seguro de que las habrá, a menos de que usted tenga algo que decir y que haga innecesaria esa búsqueda. Debo también agregar que cualquier clase de información que facilite mi tarea aquí no será motivo de represalia. De hecho, todo lo contrario, será muy recompensada. Y la recompensa será que su familia ya no será molestada de ninguna forma por el ejército alemán durante el resto de nuestra ocupación de su país. ¿Usted oculta enemigos del Estado o no? Sí. Los oculta bajo el piso de su casa, ¿no es cierto? Sí. Apunte el área donde están ocultos. Como no he oído ningún ruido, supongo que aunque escuchan, ellos no entienden lo que digo. No. Ahora hablaré de nuevo en francés y quiero que siga mi juego, ¿de acuerdo? Sí. Monsieur Lapadite, je vous remercie pour le nez et pour votre hospitalité. Il me semble que nous en avons terminé. Ah, mesdames, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Nous n'ennuierons pas votre famille plus longtemps. Donc, monsieur, mesdemoiselles, je prends congé de vous et je vous dis adieu. Thank you. Shoshana! ¡Atención! Mi nombre es Teniente Aldo Rain. Formo un equipo especial y voy a necesitar 8 soldados. 8 soldados americanos judíos. Seguramente han escuchado rumores del operativo. Bueno, nosotros saldremos antes. Nos van a arrojar en Francia vestidos de civiles. Una vez en territorio enemigo, como una especie de guerrilla armada, nos dedicaremos a hacer una cosa, y solo una cosa: asesinar nazis. Ahora, no sé ustedes, pero no bajé de Tennessee, de las malditas montañas, atravesé un océano de 8.000 kilómetros, luché en el camino por la mitad de Sicilia y después salté de un maldito aeroplano para enseñar a los nazis humanidad. Los nazis no tienen humanidad. Son soldados dirigidos por un maniático odia judíos y asesino de masas, y deben ser destruidos. Por eso cualquier imbécil que encontremos llevando un uniforme nazi será asesinado. Yo soy descendiente directo de un montañés, Jim Bridger. O sea que soy mitad indio. Y nuestro plan de ataque será como el de la resistencia apache. Seremos crueles con los alemanes. Y por nuestra crueldad sabrán quiénes somos. Y verán la evidencia de nuestra crueldad en los destripados, desmembrados y desfigurados cuerpos que quedarán en el recuerdo. El alemán no podrá dejar de imaginar la masacre que sus hermanos padecieron bajo nuestro odio. Y nuestras botas. Y nuestras navajas. Y el alemán se va a vomitar. Y el alemán hablará de nosotros. Y el alemán nos temerá. Y cuando el alemán cierre los ojos por la noche y sea torturado por su subconsciente, por todo lo malo que ha hecho, será pensando en nosotros que sufrirá. ¿Les gusta? ¡Sí, señor! Eso es lo que quería oír. Pero debo advertirles algo, que ustedes serán guerreros. Cuando se unen a mí, adquieren una deuda. Una deuda que me deben y pagarán. ¡Me debe 100 cabelleras nazis, cada uno de ustedes, soldados! ¡Y quiero que me las traigan! Y cada uno de ustedes me dará 100 cabelleras nazis cortadas de las cabezas de 100 nazis muertos. O morirán intentándolo. ¡Nein, nein, nein, nein, nein, nein! Was alles soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Schlachten meine Männer ab wie Fliegen. Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das Sie in Ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der, der meine Männer mit einem Prügel totschlägt, der, den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein. Das ist doch Soldatentratsch. Kein Mensch glaubt wirklich, dass der Bärenjude ein Golem ist. Und wenn doch, die schlüpfen uns doch ständig durch die Finger wie Gespenster. Die nach Belieben erscheinen und verschwinden können. Sie wollen beweisen, dass sie aus Fleisch und Blut sind. Dann bringen Sie sie mir. Ich werde sie nackt an ihren Füßen am Eiffelturm aufhängen und ihre Leichen in die Kanalisation werfen lassen, dass die Ratten von Paris sich an ihnen mästen. Kleist. Ja. Mein Führer? Befehl an alle in Frankreich stationierten deutschen Soldaten. Der jüdische Entartete, bekannt als Bärenjude, ist von jetzt an nie mehr als Bärenjude zu bezeichnen. Ja, mein Führer. Wünschen Sie noch den gefreiten Butz zu sehen? Wer oder was ist ein gefreiter Butz? Der Soldat, den Sie persönlich treffen wollten. Sein Trupp ist in einen Hinterhalt der Juden von Leutnant Reins geraten. Er hat als einziger überlebt. Selbstverständlich will ich ihn sehen. Danke, dass Sie mich erinnern. Schicken Sie ihn rein. Feldwebel Rachtmann, Ludwig und ich waren die einzigen Überlebenden des Angriffs. Ein Mann hat uns bewacht. Die anderen entfernten die Haare. Oye, Hirschberg. Mándame a ese sargento nazi. Tú, camina. Teniente Aldo Rain, mucho gusto. Si digo siéntate, ¿entiendes, Werner? Sí. Siéntate. ¿Qué tal tu español, Werner? Si quieres, hay un par de tipos que pueden traducir. Está Wiki, que es un judío austriaco que huyó del maldito Múnich mientras pudo. Se volvió norteamericano, se enroló y volvió para darle su merecido. Hay otro allá arriba, tal vez has oído hablar de él. Sargento Hugo Stiglitz. ¿Lo conoces? Pues todos en el ejército alemán han oído de Hugo Stiglitz. La razón de la popularidad de Hugo Stiglitz entre los soldados alemanes es muy sencilla. Como alemán enlistado en el ejército, mató a 13 oficiales de la Gestapo. En lugar de colocarlo en un paredón, el alto mando decidió enviarlo de vuelta a Berlín para mostrarlo como ejemplo. No es necesario decir que en cuanto los bastardos escucharon sobre él, nunca pudo llegar a Berlín. Teniente Aldo Rain, estos son los bastardos. ¿Ha oído de nosotros? Solo queremos decir que somos admiradores de su labor cuando se habla de matar nazis. Creo que muestra gran talento. Y me aprecio de tener buen olfato para esa clase de talento. Pero usted, asesinando nazis, aún es amateur. Y queremos saber si quiere volverse profesional. Puedo suponer que sabe quiénes somos. Eres Aldo, el Apache. Werner, sí sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino, o te dejo ir. Ahora que abandones esta zona vivo, depende en su totalidad de ti. Por ese camino hay un huerto. Sé que aparte de ustedes hay otra maldita patrulla rondando por aquí. Si esa patrulla tiene francotiradores, ese huerto sería una completa delicia. Así que si quieres volver a comerte otra salchicha, Sauerkraut, tienes que mostrarme en este maldito mapa dónde están. Tienes que decirme cuántos son y tienes que decirme qué clase de artillería llevan. No esperarás que divulgue información que ponga a los alemanes en peligro, ¿sí? Pues es que, Werner, ahí es donde estás mal, porque eso es justo lo que espero. Necesito saber si hay alemanes en este lugar y debes decírmelo. Y debes decírmelo ahora. Levanta tu dedito y señala el punto en este mapa donde es la fiesta. ¿Cuántos soldados vienen y qué traen para jugar? Respetuosamente me rehúso, señor. ¿Oíste? Sí. Sí. Es el sargento Donny Donowitz. Tal vez sabes quién es y te digo su apodo. El maldito oso judío. Si ya sabías sobre Aldo el Apache, seguro también sabes sobre el maldito oso judío. Sé del oso judío. ¿Y qué oíste? Que golpea a los alemanes con un palo. Parte su cerebro con un bat de béisbol. Eso hace. Werner, te lo voy a preguntar por última vez. Y si sigues rehusándote respetuosamente, llamaré al oso judío. Tomará ese gran bat que tiene y te romperá la madre hasta que mueras. Así que levante el dedo con que lames tu schnitzel y dime todo lo que quiero. ¡Púdrete! ¡Tú y tus ratas judías! Nos encanta que nos digas eso. Con franqueza, ver a Donny destrozar nazis es lo más cercano que tenemos a ir al cine. ¡Donny! ¡Sí! Aquí hay un alemán que quiere morir por la patria. ¡Complácelo! En los pantalones si fuera tú. ¡El maldito Teddy Williams se voló del estadio! ¡Home run! Todo el público está de pie aplaudiendo. ¡El maldito Teddy batió un home run que llegó hasta la maldita calle Lansdowne! ¡Tú! ¡Demonios, Hirschberg! ¡Donny, tráyase otro para acá! ¡Vivo! ¡Levántate! ¡Es tu turno! ¡A la zona de bateo! ¡Dos hits y te vas al suelo! ¿Entiendes? ¡Wiki! Pregúntale si quiere vivir. ¿Está en Leben bleiben? Ja, sir. Dile que señale en el mapa las posiciones alemanas. Dann zeig uns auf der Karte, wo die deutsche Stellung ist. Pregúntale cuántos son. Wie viele Deutsche? Es könnten 12 sein. Cerca de 12. ¿Qué clase de artillería? Was haben Sie für Waffen? Sie haben hier einen Maschinengewehrgraben, nördlich ausgerichtet. Wie haben Sie diese Tortur denn überlebt? Sie haben mich gehen lassen. Cuando informes qué pasó aquí, no les dirás que nos dijiste lo que nos dijiste. Te fusilarán. Querrán saber por qué eres especial y te dejamos vivo. Les dirás cómo te soltamos para que divulgues a todos lo que le pasará a cada maldito nazi que hallemos. Sie werden kein Wort darüber verlieren. Kein einziges Detail. Ihre Einheit geriet in einen Hinterhalt. Sie konnten fliehen. Kein weiteres Wort. Ja, mein Führer. Hat man sie ebenso gebrandmarkt wie die anderen Überlebenden? Ja, mein Führer. Ya que sobreviviste a la guerra, cuando vuelvas a casa, ¿qué harás? Solltest du den Krieg überleben, was machst du, wenn du nach Hause kommst? Ich werde meine Mutter umarmen, wie nie zuvor in meinem Leben. Abrazará a su madre. Vaya, qué tierno. Pregúntale si se quitará el uniforme. Hast du vor, die Uniform abzulegen? Ich werde sie nicht nur ausziehen, werde sie verbrennen. Va a quemarlo. Sí, eso creí. Pero no me agrada. Nos gustan los nazis con uniforme. Así es más fácil detectarlos. Jesse, wir mögen unsere Nazis lieber in Uniform. Dann können wir sie so identifizieren. Pero si te quitas ese uniforme, nadie sabrá que eres un soldado nazi. Y eso no va con nosotros. Aber wenn du die Uniform ablegst, weiß niemand mehr, dass du Nazi warst. Und haben wir nicht so gern. Por eso voy a darte algo que no te quitarás jamás. Experto haciendo esto. Si sabes cómo se llega al Carnegie Hall, ¿o no? Practicando. Qu'est-ce qu'il y a à partir de demain? Un festival Max Linder. Oh, j'ai toujours préféré Linder à Chaplin. Si ce n'est que Linder n'a jamais fait un film aussi bon que Le Kid. Le grand moment de la poursuite du Kid, superbe. J'adore votre cinéma. Merci. Il est à vous? Il m'appartient? Oui. Oui. Et comment se fait-il qu'une jeune fille comme vous possède un cinéma? Ma tante me l'a cédé. Merci d'organiser une soirée allemande. J'ai pas vraiment le choix. Et de rien. J'adore les films de montagne de Leni Riefenstahl. Surtout Pitz-Palu. C'est agréable de voir une jeune Française admiratrice de Riefenstahl. Admiratrice n'est pas vraiment le mot que j'utiliserais pour décrire mes sentiments vis-à-vis de Fräulein Riefenstahl. Mais vous admirez le réalisateur Pabst. C'est pour ça que vous avez mis son nom sur le fronton. Alors que vous n'étiez pas obligé. Je suis française. Nous respectons les réalisateurs dans notre pays. Y compris les Allemands. Y compris les Allemands, oui. Merci pour votre aide, soldat. Adieu. Vous n'avez pas fini? Je finirai dans la matinée. Puis-je vous demander votre nom? Vous voulez voir mes papiers? Emmanuel Mimieux. C'est un très joli nom. Merci. Vous avez fini avec mes papiers? Mademoiselle, je me présente. Frédéric Zoller. Bon. C'était un plaisir de discuter avec une consoeur cinéphile. Beau rêve, mademoiselle. Adieu. Écoutez, Frédéric... Oh, vous vous souvenez de mon nom? Oui. Écoutez, vous avez l'air d'être un type plutôt agréable. Merci. Je vous en prie. Que l'on soit, j'aimerais que vous cessiez de m'ennuyer. Je vous présente mes excuses, mademoiselle. Je ne voulais pas vous ennuyer. J'essayais simplement d'être amical. Je ne souhaite pas être votre ami. Pourquoi? Ne faites pas l'enfant, vous savez pourquoi. Je suis plus que juste un uniforme. Mais pas pour moi. Si vous cherchez désespérément une petite amie française, je vous suggère d'essayer Vichy. Je comprends. Sind Sie Frédéric Zoller? Jawohl, das bin ich, Herr Hauptmann. Das ist eine große Ehre, dich kennenzulernen. Eine große Ehre. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Hauptmann. Wolfgang, mein junger Wolfgang. Wolfgang. Du machst Deutschland große Ehre. Mein Junge, die sind alle so stolz auf dich. Heil Hitler. Heil Hitler. Qui êtes-vous? Je croyais n'être qu'un uniforme. Vous n'êtes pas qu'un simple soldat allemand. Vous êtes le fils de quelqu'un? La plupart des soldats allemands sont fils de quelqu'un. Bon. Oh mein Gott! Sind Sie es? Möglich. Sind Sie es? Wenn der Frédéric Zoller ist, dann bin ich das ja. Hallo, hallo, hallo, Frédéric Zoller. Ich bin Walter Fratzer und es ist mir wirklich eine Ehre, Sie zu treffen. Aber nein, die Ehre ist ganz meinerseits. Scharführer. Wäre es wohl möglich, für meine Freundin ein Autogramm zu kriegen? Mit dem größten Vergnügen. Vous avez rudement de la veine d'avoir mis la main sur un regard si courageux. Non, non, non, non. Mademoiselle n'est pas ma petite amie. Pourriez-vous écrire Amour, ma belle? Allez là. Allez là. Au revoir. Oh, habt ihr auch ein Glück? Ja, ich oh, l'amour. Alors comme ça, vous êtes un héros de guerre. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis retrouvé dans le clocher d'une ville fortifiée. Moi tout seul et un millier de munitions dans un perchoir. Face à 300 soldats ennemis. Qu'est-ce que vous appelez un perchoir? Ah. Un perchoir, c'est comme ça qu'un tireur embusqué appellerait un clocher. Une structure haute offrant une vue à 360 degrés. Très avantageux pour un tireur d'élite. Combien vous en avez tué? 68. Le premier jour. 150. Le deuxième jour. 32 le troisième jour. Et le quatrième jour, ils ont quitté la ville. Naturellement, mon histoire de guerre a attiré beaucoup d'attention en Allemagne. C'est pour ça que tous me reconnaissent. Ils m'appellent le sergent York allemand. Ils feront peut-être un film sur vos exploits. Eh bien, c'est exactement ce que Joseph Goebbels a pensé. Il s'intitule « La fierté de la nation ». Et je vous le donne en mille, Ils ont voulu que Jean interprète mon propre rôle. Et je l'ai fait. Joseph pense que ce film sera son chef-d'œuvre et que je serai le Van Johnson allemand. La fierté de la nation, c'est vous. Vous êtes la vedette de la fierté de la nation. Je sais. Comique. Hein? Bonne chance pour la première, soldat. J'espère que tout ira bien pour Joseph et vous-même. Au revoir. Oh, c'était bien. À la semaine prochaine. Au revoir. Mademoiselle ? Non, ça va. Si tu me cherches, je serai dans la réserve. D'accord, chef. Descendez. S'il vous plaît. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Si vous voulez savoir ce que j'ai fait, bewege deinen Arsch ins Auto. Alles Nachkommen von Sklaven. Hier ist Amerika überhaupt möglich machen, sportlich zu konkurrieren. Amerikanisches Olympiagold lässt sich mit Negerschweiß aufwiegen. C'est bien que vous soyez venu. Je n'étais pas sûr que vous accepteriez mon invitation. Invitation. Ist das die besagte Dame, Frédéric? Jawohl, das ist der Dr. Goebbels. Emmanuel, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Emmanuel Mimieux, j'aimerais vous présenter au ministre de la propagande, le chef de toute l'industrie cinématographique allemande, et maintenant que je suis acteur, mon patron, Dr. Josef Goebbels. Ich rufe all den voraus, Frau Mimieux. Et en temps normal, voici l'interprète française de Dr. Goebbels, mademoiselle Francesca Mondino. Bonjour. Bonjour. Et vous avez rencontré le Sturmbannführer? Ja, aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Sturmbannführer Dieter Hellstrom, Gestapo. Zu Ihren Diensten, mademoiselle. Darf ich? Bitte nehmen Sie Platz. Probieren Sie den Champagner, Mademoiselle. Der ist wirklich ganz gut. Aber eigentlich müsste ich böse mit Ihnen sein, Fräulein. Mais à vrai dire, Mademoiselle, je devrais vous en vouloir. Ich reise in Frankreich an und möchte mit meinem Star zum Mittag essen. J'arrive en France et je désire déjeuner avec ma vedette. Aber nichts da. Er ist zum gesellschaftlichen Ereignis von Paris geworden. Und jetzt muss er Zeit für mich einräumen. Je ne savais pas qu'il était devenu la coqueluche de Paris. Et maintenant, il doit faire un effort pour trouver du temps pour moi. Andere Leute warten Stunden oder Tage lang, um mich zu sehen. Les gens font la queue pendant des heures, pendant des jours pour me voir. Ich warte auf den Führer. Moi, j'attends le Führer. Und den Schützen Zoll. Et le soldat Zola. Endlich nun gewährt mir der junge Herr Schütze eine Audienz. J'obtiens finalement une audience avec le jeune soldat. Und spricht er während des gesamten Essens nur von Ihnen und Ihrem Kino. Et il passe tout le repas à ne parler que de vous et de votre cinéma. Also, Frau Lamimieux, kommen wir zum Geschäft. Herr Dr. Goebbels, ich habe Sie noch nicht eingeweiht. Wenn das Mädel nicht allzu blöd ist, dann hat sie es doch längst begriffen. Schließlich ist sie eine Kinobetreiberin. Francesca, bitte. Cessez de vous dire, Emmanuel, c'est que le soldat Zola a passé l'heure du déjeuner à essayer de convaincre M. Goebbels d'abandonner ses projets pour l'avant-première de son film et de changer d'endroit afin qu'elle ait lieu dans votre cinéma. Quoi? Je voulais lui annoncer. Oh, merde, évidemment. Toutes mes excuses, soldat. Worum geht es denn? Der Schütze wollte Mademoiselle selbst einweihen. Unsinn! Bevor ich meine Fragen gestellt habe, hat er gar nichts einzuwenden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis. Ich habe einem Wechsel des Veranstaltungsortes nicht zugestimmt. Ist notiert. Sie haben Logen? Vous avez des loges? Oui. Wie viele? Combien? Deux? Zwei. Mehr wäre besser. Davantage, ce serait mieux. Wie viele Plätze hat der Zuschauerraum? Combien de places dans la salle? 350. 350. Das sind fast 400 weniger als im Ritz. C'est presque... Aber gestatten Sie, Herr Dr. Goebbels, ist doch gar nicht so schlimm. Sie haben selbst gesagt, Sie wollen nicht, dass jeder scheinheilige Franzosen-Bourgeois sich breit machen kann. Mit weniger Plätzen wird der Abend viel exklusiver. Sie werden sich gar nicht drum kümmern müssen, den Saal zu füllen. Man wird sich um die Plätze reißen. Außerdem zum Teufel mit den Franzosen. Das ist ein deutscher Abend. Eine deutsche Veranstaltung, ein deutsches Fest. Dieser Abend ist für Sie gedacht. Für mich. Für das deutsche Militär, den Führungsstab, ihre Familien und Freunde. Man sollte nur diejenigen reinlassen, die sich von dem Geschehen auf der Leinwand auch wirklich bewegen lassen. Wie ich sehe, hat sich Ihr öffentliches Reden verbessert. Wahrscheinlich haben wir ein Monstrum geschaffen. Ein überaus überzeugendes Monstrum. Wenn der Krieg vorbei ist, erwartet die Politik. Yeah. Und trotzdem, Schütze. Selbst wenn ich geneigt bin, Ihnen jeden Wunsch zu erfüllen, muss ich mir doch zunächst mal im Kino der jungen Frau einen Film ansehen, bevor ich Ja oder Nein sagen kann. Also gut, Fräulein. Sie werden Ihr Kino heute Abend für eine Privatverführung schließen. Jeune demoiselle, vous allez fermer votre cinéma ce soir et organiser une projection privée pour moi. Welche deutschen Filme haben Sie denn da? Quel film allemand avez-vous? Ah, Landa! Da sind Sie ja! Emmanuel, voici le colonel SS Landa. Il sera chargé de la sécurité pour la première. Enchanté, mademoiselle. Au revoir, Shoshana! Und jetzt muss ich den Reichsminister zu seiner anderen Verabredung bringen. Oh, Sklaventreiberin, ja? Französische Sklaventreiberin. Wie auch immer, ich fürchte, als Sicherheitschef dieses freudigen deutschen Ereignisses muss ich ein paar Worte mit Mademoiselle Mignieu wechseln. Was für Worte? Das hat ja verdächtig geklungen wie ein Schütze, der den Befehl eines Standartenführers in Frage stellt. Oder bin ich da jetzt nur sensibel? Nichts läge mir ferner, Herr Standartenführer. Ihre Autorität steht außer Frage. Aber Ihnen eilt ein Ruf voraus. Müssen Mademoiselle Mimieux oder ich uns Sorgen machen? Hans, der Junge war jetzt nicht böse. Er hat sich vergafft in die Kleine. Und er hat recht, Ihr Ruf eilt ihn voraus. Keine Sorge, ihr zwei. Als Sicherheitschef muss ich einfach mit der Besitzerin des möglichen neuen Veranstaltungsortes ein bisschen plaudern. Avez-vous goûté le strudel ici? Non. Il n'est pas si mauvais. Alors, comment se fait-il que le jeune soldat et vous ayez fait connaissance? Oui. Deux strudels, un pour moi et un pour la demoiselle. Pour moi, un café serré. Et pour la demoiselle, un verre de lait. Donc, mademoiselle, vous commenciez à expliquer. Il y a encore deux jours, j'ignorais l'existence du soldat Zoller et de ses exploits. Pour moi, le Le soldat n'était qu'un client de mon cinéma. Nous avons discuté quelques fois, mais... Mademoiselle, permettez-moi de vous interrompre. Ceci est une simple formalité. Aucune raison de vous inquiéter. Ah, veuillez m'excuser. J'ai oublié de commander la crème. Un instant. Attendez la crème. Alors, Emmanuel, puis-je vous appeler Emmanuel? Oui. Et donc, Emmanuel, expliquez-moi. Comment se fait-il qu'une jeune femme comme vous en arrive à posséder un cinéma? Après vous. Verdict. Je disais, pas si mauvais. Vous commenciez à expliquer l'origine de votre possession du cinéma. À l'origine, le cinéma appartenait à ma tante et à mon oncle. Comment s'appelle-t-il? Jean-Pierre et Adam Imieux. Où sont-ils à présent? Mon oncle a été tué pendant la Bundesring. Oh, la vraie. Continuez. Tante Ada est morte de fièvre au printemps dernier. Regrettable. On m'a été signalé que vous employez un nègre. Est-ce vrai? Oui. C'est un Français. Il s'appelle Marcel. Il a travaillé avec ma tante et mon oncle depuis l'ouverture du cinéma. C'est la seule personne qui travaille avec moi. Faire quoi? Projectionniste. Il est valable? C'est le meilleur. En fait, on peut voir en quoi ce peut être un bon métier pour eux. Savez-vous faire marcher un projecteur? Bien sûr. Non. Connaissant le ministre du Reich comme je le connais, je suis en mesure d'affirmer qu'il ne voudrait pas que la réussite ou l'échec de son illustre soirée dépendent de la prouesse d'un nègre. Donc, s'il est admis que l'événement se tiendra effectivement dans votre établissement, talentueux sans doute comme votre nègre peut l'être, c'est vous qui actionnerez les projecteurs. C'est acceptable? Oui. Cigarettes? Elles ne sont pas françaises. Elles sont allemandes. Il y avait une autre chose que je voulais vous demander. Mais maintenant, sur ma vie, impossible de m'en souvenir. Enfin, bon, ce ne devait pas être important. À ce soir. Sage, mir gefällt die Bescheidenheit dieses Saals. Ihr Kino respektiert die Filmkunst, fast wie eine Kirche. Was nicht heißt, dass wir den Laden nicht ein bisschen aufmöbeln sollten. Vielleicht hier in Ruhe. Versuchen wir uns auf verdammte Griechen hinaus zu verteilen wie über das Foyer. Nun, meine Elbe, wie hat Ihnen die Glücksgüter gefallen? Gegen Ari! Ich nahe nie in meiner Gegenwart. Ich bin doch eine Fugel. Hey! Putain! On est censé faire quoi, là? Apparemment, on est censé accueillir une première nazie. Comme je viens de dire. Putain, on est censé faire quoi? Eh ben... Faut que je parle de ça avec toi. Je te suis pas. De quoi parlons-nous? De remplir le cinéma de nazis et de le détruire par le feu. Moi, je ne parle pas de ça. C'est toi qui parles de ça. Non. Nous parlons de ça, là, maintenant. Si on est capable à nous deux d'empêcher que cet endroit soit détruit par le feu, on est capable à nous deux de le détruire par le feu. Oui, Shoshana, nous pourrions. Et avec la collection de 350 films nitrate de Madame Mimieux, on n'aurait même pas besoin d'explosifs. Si? Tu veux dire qu'on n'aurait pas besoin d'explosifs en plus? En esos días, la película de nitrato de 35 milímetros era tan inflamable que no se podía abordar un tranvía con un rollo. Oye, ¿no puedes subir a un transporte público con eso? Sí. Son películas, son inflamables. Porque la película de nitrato arde 3 veces más rápido que el papel. Shoshana tiene una colección de más de 350 películas de nitrato. Je vais détruire par le feu le cinéma à la soirée nazie. Et si je fais ça, je vais le faire. On sait très bien tous les deux que tu ne me laisseras pas le faire toute seule. Parce que tu m'aimes et que je t'aime et que t'es la seule personne au monde en qui j'ai confiance. On ne va pas se contenter de ça. Est-ce que le matériel de tournage du grenier fonctionne encore? Je sais que la caméra est en état, mais le magnétophone... Il fonctionne plutôt bien, en fait. J'ai enregistré un nouveau guitariste rencontré dans un café la semaine dernière. Impeccable. Pourquoi avons-nous besoin de matériel de tournage? Parce que Marcel, mon cher, nous allons faire un film. Uniquement pour les nazis. Por aquí, teniente. Teniente Archie Hickox reportándose, señor. General Ed Fennec. Descanse, Hickox. Bebé. Si me ofrece escocés con agua, puedo tomar escocés con agua. Muy bien, teniente. Prepáreselo con toda confianza. El bar está en el globo. ¿Algo para usted, señor? Whisky, solo. Sin basura. Aquí dice que habla alemán con fluidez. Tan claro como Hansel y Gretel. ¿Y su ocupación antes de la guerra? Soy crítico de películas. Mencione sus logros. Bueno, señor, escribo reseñas y artículos para una publicación llamada Películas y sus realizadores y he publicado 2 libros. Impresionante. No sea modesto, teniente, mencione los títulos. El primer libro se llamó El arte de los ojos, el corazón y la mente, un estudio del cine alemán en los años 20. Y el segundo se llamó 24 cuadros da Vinci. Es un estudio crítico de cine sobre la obra del director alemán G.W. Pabst. ¿Por qué brindaremos, señor? Que muera Hitler. Salud por eso, señor. Sí. ¿Está familiarizado con el cine alemán durante el Tercer Reich? Sí, obviamente no he visto ninguna película en los últimos 3 años, pero sí estoy familiarizado. Explíquemelo. ¿Cómo, señor? Nuestra pequeña aventura requiere de conocimiento de la industria fílmica bajo el Tercer Reich. Hábleme de los estudios bajo Goebbels. Goebbels considera que las películas que hace son el comienzo de una nueva era del cine alemán. Una alternativa de lo que considera el cine intelectual judío alemán de los años 20. Y del dogma del control de los judíos de Hollywood. ¿Y qué tal lo hace? Discúlpeme, señor. ¿Me decía? Usted dice que quiere acabar con los judíos, con su propio juego. Comparado, digamos, con Louis B. Mayer. ¿Qué tal lo hace? Muy bien, de hecho. Desde que Goebbels se hizo cargo, el público en las salas ha ido aumentando en Alemania los últimos 8 años. Pero Louis B. Mayer no es el enemigo número uno de Goebbels. Creo que Goebbels se compara a sí mismo más bien con David O. Selznick. Infórmelo. Teniente Hickox, en este momento quisiera informarle sobre la Operación Kino. Dentro de 3 días, Joseph Goebbels dará una premier de gala para su nueva película en París. ¿Qué película, señor? La película se llama El Orgullo de la Nación. Asistiendo a esta alegre ocasión alemana estarán Goebbels, Göring, Bormann y la mayoría de los altos jefes alemanes, incluyendo oficiales de alto rango de la SS y de la Gestapo, y luminarias de la industria fílmica de propaganda nazi. ¿La raza pura en pleno? Vamos a tener a todos los huevos podridos en la canasta. El objetivo de la Operación Kino es que explote la canasta. Y como la nieve del año anterior, borrarlos del planeta. Excelente, señor. Un grupo del servicio secreto norteamericano que se encuentra detrás de la línea enemiga será su apoyo. Los alemanes los llaman los bastardos. ¿Los bastardos? Sí. No sé de ellos. El objetivo del servicio secreto es que no se sepa de él. Los nazis sí saben, porque estos yanquis son como su demonio. Se le dejará en Francia, como a 24 kilómetros de París. Los bastardos lo van a estar esperando. Lo primero es ir a una pequeña aldea llamada Nadine. En Nadine hay una taberna, la Louisiane. Ahí se reunirá con una doble agente quien los sacará. Ella es quien lo llevará a la premier. Será usted, ella y 2 de los bastardos de origen alemán. Ella ya hizo todos los arreglos que usted necesitará. ¿Cómo la reconozco? Sospecho que no le será problemático. Su contacto es Bridget von Hammersmark. ¿Bridget von Hammersmark? ¿La estrella alemana trabaja para Inglaterra? Sí, desde hace 2 años. Podría decirse que la Operación Kino fue idea suya. Claro. ¿Ha entendido? Bueno, eso creo. A divertirse a París. ¿No dijiste que el encuentro era en un maldito y mugroso sótano? No lo sabía. Dijiste que era en una taberna. Es una taberna. Sí, pero no parece. Pelear en un sótano presenta muchas dificultades, siendo la primera que peleas en un sótano. ¿Y si entramos y no está ella? Esperamos. Descuida, es espía británica. Vendrá al encuentro. Stiglitz, ¿cierto? Así es, señor. Escuché que eres bueno con eso. Oye, ahora no buscamos problemas. Simplemente contactamos a nuestra gente de forma tranquila. Sin embargo, si me equivoco y hay algún incidente, quiero saber que estaremos tranquilos. ¿Y no me veo tranquilo? Bueno, ahora que lo dices así, creo que lo estás. Este nazi convertido, Stiglitz, no es muy elocuente, ¿o estoy en un error? ¿Es el tipo de hombres que quieres? ¿Elocuentes? Tiene razón, teniente. Si se meten en problemas ahí, ¿qué debemos hacer? ¿Apostamos a ver cómo acaba? Si nos metemos en problemas, podemos manejarlo. Pero si hay problemas, debemos estar bien seguros de que ningún alemán o francés escape de ese sótano. Si la identidad de Fro Hammersmark se compromete, la misión está caput. Hablando de Fro von Hammersmark, ¿de quién fue la idea del encuentro en esta trampa? Ella lo propuso. Oh, ¿no es sensacional? Oye, no es una estratega militar, es una actriz. Pues no tienes que ser el general Patton para saber que en un sótano no se debe pelear. No buscó un sitio para pelear. Buscó un sitio aislado y sin alemanes. Ich bin männlich. Ich bin eine literarische Figur. Ich bin aus Amerika. Aber darüber lässt sich streiten, ja, ja. Da lässt sich überhaupt nicht drüber streiten. Die Nationalität des Autors hat doch nichts mit der Nationalität der Figur zu tun. Die Figur ist die Figur. Hamlet ist kein Brite, er war Däne. Also ja, diese Figur ist auf jeden Fall in Amerika geboren. Na also. Schnaps, Schnaps, Schnaps, Schnaps, Schnaps. Fünf Schnaps zählt. Reif zu tun. Wenn ich eine Frau hätte, wäre sie dann eine Squaw? Heißt mein Blutsbruder Old Shatterhand? Ja! Hat Karl May mich geschrieben. Ja! Was bist du denn? Ich bin Winnetou, Häuptling der Apache. Ja! Hallo, ihr Lieben. Setzt euch schon mal. Ich bin gleich bei euch. Ich verabschiede mich nur noch von meinen 5 neuen Freunden hier. Ich bitte Sie, Frau von Hammersmark, bitte, lassen Sie sich Zeit. Amüsieren Sie sich, wir warten hier auf Sie. Guten Tag. Eric, mon chéri, das sind die Freunde, auf die ich gewartet habe. Bitte gib ihnen alles, was sie möchten. Frau von Hammersmark, Ihr Wunsch ist mir Befehl. Meine Herren, wie es aussieht, geht die Runde auf das Fräulein. Was hätten Sie denn gern? Whisky. 2 Whisky. 3 Whisky. 3 Whisky, gern. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich. Ja. Danke. Hey, Ihre Karte, Ihre Karte. Ja, stimmt. Wollen wir mal sehen? Genghis Khan? Das hätte ich nie erraten. Aber natürlich, Sie doch. Mein Lieber. Wie geht es dir? Moment. Wie schön, dich zu sehen. Ich dachte, hier kommen mehr Franzosen als Deutsche hin. Ja, normalerweise ist das auch so. Aber die Frau des Oberfeldwebels da drüben hat gerade ein Kind bekommen. Und sein vorgesetzter Offizier hat ihm und seinen Freunden den Abend freigegeben, damit sie feiern können. Wir sollten gehen. Nein. Wir sollten bleiben. Zumindest für ein Getränk. Ich habe in einer Bar auf euch gewartet. Da würde es doch seltsam aussehen, wenn wir gehen würden, ohne etwas getrunken zu haben. Sie hat recht. Bleib ganz ruhig und genießt euren Whisky. Eric, merci beaucoup. Vous en priez, Frau von Hammersmark. Mathilda, komm, spiel mit uns. Nimm Frau von Hammersmark. Ja, non, je peux pas jouer avec toi. Je parle pas allemand. Mais si, c'est une très bonne idée. Allez, viens, mon trésor. Comme ça, tu restes à distance des officiers. Sie spielt liebend gern mit ihnen. Ich werde übersetzen und beschützen. Oh. Keine Sorge, meine Hübsche. Wenn einer von diesen Wölfen hier aus der Reihe tanzt, dann trimme ich ihn persönlich zurück auf Linie. Schau. Schluss jetzt. Schnaps, Schnaps, den Schnaps in die Hand, Kameraden. Ja. Bevor wir weiter spielen, trink Wir trinken auf unseren Freund Wilhelm. Und seinen kleinen Sohn Maximilian. Ja. Auf, Max! Auf was? Es hat sich was Neues ergeben. Das Kino ist ausgetauscht worden. Warum? Das weiß niemand. Sollte aber kein wirkliches Problem sein. Das neue Kino ist wesentlich kleiner als das Ritz. Welchen Sprengstoff ihr alles für das Ritz mitgebracht habt, müsste dort doppelte Wirkung haben. Andere Neuigkeit ist kolossal. Also lasst euch nichts anmerken. Der Führer wird dazu stoppen. Bitte nur gerade, vielleicht würden Sie meinem Sohn zum Geburtstag ein Autogramm geben? Aber natürlich gerne, Wilhelm. Dieser fesche Oberfeldwebel ist heute glücklicher Vater geworden. Oh, Glückwunsch. Ja. Danke. Kennen Sie den Namen des Sprösslings denn schon? Jawohl. Fräulein, sein Name ist Maximilian. Maximilian, das ist aber ein schöner Name. Ja. Danke, Obersturmführer. Den kleinen Maximilian nur das Beste. Danke, Fräulein, danke. Max weiß zwar noch nicht, wer Sie sind, aber Bab. Er wird es wissen. Ich werde ihm mal Ihre Filme zeigen. Gut. Ja. Er wird mit Ihren Filmen aufwachsen und mit dieser Serviette über sein Bett. Ich hebe mein Glas auf die größte Schauspielerin Deutschlands. Es gibt keine Dietrich, es gibt keine Riefenstahl, es gibt nur eine von Hammersmark. Hey, was? Prost! Prost! Von Hammersmark! Prost! Jetzt noch mal. Hammersmark, was führt Sie nach Frankreich? Das geht Sie nichts an, Oberfeldwebel. Sie haben vielleicht nicht die Gastfreundschaft des Fräuleins mit Ihrem betrunkenen, rüpelhaften Benehmen strapaziert. Aber sehr wohl die meine. Darf ich Sie erinnern, Oberfeldwebel? Sie sind Soldat. Das ist ein Offizierstisch. Ich schlage vor, dass Sie das Fräulein nicht weiter belästigen und an Ihren Tisch zurückkehren. Entschuldigen Sie, Hauptsturmführer, Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Akzent. Woher kommen Sie? Sie müssen entweder betrunken sein oder völlig verrückt, dass Sie es wagen, mit einem Vorgesetzten so unverschämt zu sprechen, Oberfeldwebel. Ich mache Sie und Sie verantwortlich. Sie greifen jetzt Ihren Freund oder er wird Max' ersten Geburtstag wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit im Gefängnis verbringen. Dürfte ich mich vielleicht erkundigen? Wie unser frisch gebackener Vater hier, habe auch ich ein sehr genaues Ohr für Akzente. Und wie er, finde ich Ihren äußerst seltsam. Woher stammen Sie, Hauptsturmführer? Sturmbannführer, ich finde es höchst... Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen, Obersturmführer München. Und auch nicht mit Ihnen, Obersturmführer Frankfurt. Ich spreche mit dem Hauptsturmführer heimatlos hier. Ich bin in einem Dorf geboren, das im Schatten des Pitz-Palü liegt. Dem Berg? Ja. In dem Dorf sprechen alle so. Haben Sie den Riefenstahl-Film gesehen? Ja. Dann haben Sie mich gesehen. Erinnern Sie sich an die Schießszene mit der Fackel? Ja. In dieser Szene spielen ich, mein Vater, meine Schwester und meine zwei Brüder. Mein Bruder sieht so gut aus, dass der Regisseur Papst eine Großaufnahme von ihm gedreht hat. Herr Major, wenn mein Wort etwas gilt, ich kann mich voll und ganz dafür verbürgen, was der junge Hauptmann hier behauptet. Er stammt wirklich vom Fuße des Piz Palü. Er war in dem Film und sein Bruder sieht wesentlich besser aus als er. Oh. Sie sollten mal besser zu Ihren Freunden zurück. Meine Herrschaften, darf ich mich zu Ihnen setzen? Gerne. Wunderbar. Das ist der Grund für Ihren bizarren Akzent. Ja? So ungewöhnlich. Was tun Sie hier? Außer mit diesem reizenden Fräulein ein Getränk zu nehmen. Nun, dieses Vergnügens bedarf es keiner weiteren Erklärung. Nein, ich meine hier in diesem Land. Ja, Sie sind ja wohl kaum in Frankreich stationiert, sonst wüsste ich, wer Sie sind. Und Sie kennen jeden Deutschen in Frankreich. Jeden, der es wert ist. Tja, das ist vielleicht das Problem. Wir haben diesen Wert nicht beansprucht. Spaß beiseite, was tun Sie in Frankreich? Ich begleite die Dame zum Minister Goebbels Filmpremiere. Ach, Sie sind der Begleiter von Fräulein von Hammersmark. Irgendjemand muss ja ihr Feuerzeug tragen. Der Hauptmann ist mein Begleiter, aber alle drei sind meine Gäste. Wir sind alte Freunde. Wir kennen uns schon seit Jahren. Eigentlich viel länger, als eine Schauspielerin zugeben möchte. Gut, in diesem Fall lassen Sie mich mal Glas erheben auf die drei glücklichsten Männer im Raum. Darauf trinke ich. Königin Christina? Ich muss schon sagen, was die da drüben spielen, das scheint mir sehr amüsant zu sein. Ich wollte mich nicht dazusetzen, denn Sie haben recht, Hauptsturmführer. Ein Offizier sollte sich nicht mit einfachen Soldaten verbrüdern. Aber da wir ja hier alle Offiziere sind, oder kultivierte Bekannte von Offizieren, wie wär's, wir spielen es auch? Ja, gerne. Ein Spiel. Wunderbar. Soldaten. Die Karten. Jawohl. Danke. Schön. Also, Herrschaften. Die Idee des Spiels ist es, den Namen einer berühmten Person auf eine Karte zu schreiben. Fiktiv oder real spielt dabei keine Rolle. Sie können zum Beispiel Konfuzius schreiben oder Dr. Fu Manchu. Erik, mehr Stifte. Nur berühmt muss sie sein, nicht Tante Frieda. Wenn Sie fertig sind, legen Sie die Karte verdeckt auf den Tisch und schieben Sie der Person Ihrer Rechten zu. Die Person Ihrer Linken schiebt Ihnen Ihre Karte zu. Sie nehmen die Karte auf, ohne sie umzudrehen, befeuchten Sie mit der Zunge, so, und kleben Sie sich vorne an die Stirn. Und mit 10 Ja- oder Nein-Fragen müssen Sie... Schreiben Sie. Schreiben Sie. So. Ja. Gut. Ich fange an, damit Sie sich einen Begriff machen können. Bin ich Deutscher? Nein. Bin ich Amerikaner? Nein. Naja, er geht noch. Ich bitte dich, er ist doch eindeutig nicht in Amerika geboren worden. Aber ich habe Amerika besucht, richtig? Ja. War dieser Besuch erfreulich? Nicht für Sie. Könnte man mein Geburtsland als exotisch beschreiben? Ja. Das könnte ein Hinweis sein auf den Urwald oder auf den Orient. Ich folge meinem ersten Impuls und frage, komme ich aus dem Urwald? Ja. Also, Herrschaften, an dieser Stelle könnte man fragen, ob man real oder erfunden ist. Ich finde diese Frage aber zu einfach und frage noch nicht danach. Ich bin also im Urwald geboren. Ich habe Amerika besucht. Der Besuch war für mich nicht von Vorteil. Aber die Schlussfolgerung liegt nahe, dass es für jemanden anderen von Vorteil war. Als ich aus dem Urwald nach Amerika kam, fuhr ich da mit dem Schiff? Ja. Geschah die Reise gegen meinen Willen? Ja. Auf der Schiffsreise lag ich da in Ketten? Ja. Als ich in Amerika ankam, wurde ich da in Ketten zur Schau gestellt? Ja. Bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Also dann muss ich King Kong sein. Ah! Bravo! Wirklich beeindruckend! Ja, ja. Und weil ich die richtige Antwort gefunden habe, müssen Sie jetzt alle austrinken. Ost! Also, wer ist der Nächste? Sturmbannführer. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber wir vier sind sehr gute Freunde. Und wir haben uns lange nicht gesehen. Also, Sturmbannführer, ich fürchte, Sie stören. Ich bitte um Nachsicht, Hauptsturmführer. Aber nur, wenn das Fräulein hier meine Gegenwart als Störung empfindet, bin ich auch ein Störenfried. Wie ist es, Fräulein von Hammersmark, störe ich Sie? Nein. Das habe ich mir nämlich gedacht. Der Hauptsturmführer scheint einfach nur immun gegen meinen Charme zu sein. Es war ein Scherz. Scherz. Nein, natürlich störe ich. Natürlich störe ich. Meine Herrschaften, gestatten Sie, dass ich Ihnen nachschenke und dann werde ich Ihnen und dem Fräulein adieu sagen. Erik hat eine Flasche 33 Jahre alten Whisky aus dem schottischen Hochland. Was sagen Sie, meine Herrschaften? Das ist sehr freundlich, Sturmbannführer. Erik, der 33er und frische Gläser. Wir wollen ja nicht, dass Sie den 33er hier mit Ihrem Gesöfter verseuchen. Wie viele Gläser? Fünf. Für mich nicht. Ich mag Scotch, Scotch mag mich nicht. Ich auch nicht, ich bleib beim Shampoos. Drei Gläser. Auf ein tausendjähriges deutsches Reich. Ein tausendjähriges Reich! Ich muss sagen, ich habe genug von dem Affentheater. Haben Sie das gehört? Das ist das Geräusch meiner Walter, die direkt auf ihre Hoden gerichtet ist. Ja, warum richten Sie Ihre Walter auf meine Hoden? Weil Sie sich eben verraten haben, Hauptsturmführer. Sie sind so deutsch wie dieser Scotch. Also Sturmbannführer. Schnauze, du Schlampe. Sie wollten was sagen. Ich wollte sagen, dann sind wir zu zweit. Ich habe eine Pistole auf Ihre Eier gerichtet, seit Sie hier sitzen. Und ab jetzt sind wir zu dritt. Und auf die Entfernung bin ich ein richtiger Frederik Zoller. Scheint mir ein bisschen heikel zu sein, unsere Lage. Was jetzt passieren wird, Sturmbannführer, Sie werden aufstehen und mit uns durch diese Tür hinausgehen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Sie und ich, wir beide wissen, Hauptsturmführer, dass egal, was mit den anderen Leuten hier in diesem Raum passiert, wir zwei nirgendwo hingehen. Das ist wirklich schade um Oberfeldwebel Wilhelm und seine berühmten Freunde. Falls einer von euch vorhat, am Leben zu bleiben, werdet ihr sie auch erschießen müssen. Sieht so aus, als ob Klein Max als Waise aufwächst. Wie traurig. Bien, si esto es así, amigo. Espero no le importe que ahora hable en español. Por supuesto, capitán. Hay un lugar en el infierno para aquellos que desperdician el buen escocés. Y sabiendo que estoy a punto de tocar esa puerta... Debo decir... Muy buen escocés, señor. Sobre esta situación... en que nos hallamos... Parece que solo le queda una cosa por hacer. ¿Y qué sugiere, capitán? Stiglitz. Despídete de tus bolas. ¿Quién es? ¿Británico? ¿Americano? ¿Qué? ¿Americanos? ¿Qué eres tú? ¡Soy alemán, idiota! Hablas muy bien español para ser alemán. ¡Exacto! Así que hablemos. Está bien, habla. Soy padre. Mi bebé nació hoy en Frankfurt, hace 5 horas. Su nombre es Max. Estábamos aquí, todos celebrando. Y ellos llegaron disparando y asesinando. ¡No fui yo! Ok, no fue tu culpa. ¿Cómo te llamas, soldado? Wilhelm. Bien. ¿Hay alguien vivo de nuestro lado? ¡No! ¡Sigo viva! ¡Verheilat und unter die Spocke! ¿Quién es? ¿La chica está de tu lado? ¿Cuál chica? ¿Cuál crees? ¡Von Hammersmark! Sí, es nuestra. Was dachte ich? ¿Se encuentra bien? Du bist also zu den Amerikanern übergelaufen, ja? Sind die Zeiten so schlecht? ¡Du widerliche Verräter! ¡La hirieron! ¡Pero está viva! No. Muy bien, Wilhelm. ¿Qué te parece si hacemos un trato? ¿Cuál es tu nombre? Aldo. Escucha, Wilhelm, este es el trato. Dejas que yo y uno de mis hombres entre para rescatar a la chica. Sin armas. Yo y sin armas tú. Tomamos a la chica y nos vamos. Así de simple, Willy. Te vas a donde quieras y nosotros también. Y el pequeño Max crece jugando a la pelota con papá. ¿Qué dices, Willy? ¿Hacemos el trato? Aldo. Aquí estoy, Willy. Quiero creerte. Pero... ¿Cómo hacerlo? ¿Qué opciones tienes, hijo? Sí. Entiendo. Aldo. Voy a creerte. Ven aquí. Oye, Willy, ¿y esa ametralladora? Creí que teníamos un trato. Es cierto, toma la chica y largo. No tan deprisa. Si tenemos un trato, nos tenemos confianza. Y si nos apuntamos, eso es un duelo. Bla, bla, bla, bla. Tú no me estás apuntando, así que no es un duelo. Tú estás apuntándonos. Si decides disparar, nos matas. Arriba tienen granadas. Si las arrojan acá, igual caes. Así que sí es un duelo. Y ese no fue el trato. Sin confianza, no hay trato. Wilhelm, sei nicht dumm. Denk an Maximilian. Correcto, Aldo. Saca esa maldita traidora y lárguense de mi vista. No tan rápido, Doc. Dile que juegue con sus perros. Antes de sacarte esa bala, necesitas responder unas preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Que dejé a 3 hombres muertos allá. ¿Por qué no tratas de decirnos qué demonios pasó? El británico no supo pasar como alemán y el mayor de la Gestapo lo notó. Antes de que sigas con tu cuento, ¿por qué citaste a mis hombres a un encuentro en un sótano lleno de nazis? Ya que entiendo que ustedes no vieron lo que pasó adentro, que los nazis debieron extrañarse. Así pues, te diré lo que yo entiendo. Los vieron sospechosos. Todos debemos calmarnos. Estás dejando que tu imaginación te domine. Tú mismo viste al sargento. A Willy, ¿lo recuerdas o no? Sí, me acuerdo muy bien. Su esposa tuvo un bebé hoy. Acababa de convertirse en padre. Su comandante les dio la noche a él y a sus compañeros para celebrar. Los alemanes que estaban ahí eran una trampa que yo puse. O bien una trágica coincidencia. No, ambas cosas. ¿Cómo empezó el tiroteo? El británico se descubrió. ¿Y qué hizo? Ordenó 3 tragos. Oyeron 3 tragos. Es el 3 alemán. El otro actuó raro. Los alemanes enseguida lo notaron. Supongamos que no había alemanes. Todo salió justo como lo planeamos. ¿Cuál era el siguiente paso? Los trajes. Llevarlos a la premier con un uniforme militar, con todos esos militares ahí, habría sido un suicidio. Pero ir como miembros de la industria fílmica alemana y de traje se perderían entre los demás. Arreglé que un sastre tuviera 3 trajes hoy por la noche. ¿Cómo ibas a meterlos a la premier? Deme mi bolsa. El teniente Hickox iría como mi acompañante. Los otros 2 irían de fotógrafo y de ayudante. ¿Puedes meternos a esa premier? ¿Hablan alemán mejor que sus amigos? No. ¿Me dispararon? Sí. Yo no me veo siendo el foco de atención de los reflectores en la alfombra roja muy pronto. Mucho menos mañana por la noche. Sin embargo, hay algo que ustedes no saben. Han habido 2 recientes cambios respecto a la operación Kino. Una, se ha cambiado el lugar del Ritz a un cine mucho más pequeño. Un cambio enorme de último minuto no es nada alemán. ¿Por qué rayos Goebbels hace algo tan peculiar? Tal vez tiene algo que ver con la otra cuestión, ¿verdad? ¿Qué es? Herr Führer assistirà alla Premiere. Ich habe meine Einstellung bezüglich Ihrer Pariser Uraufführung von Stolz der Nation überdacht. Und während die letzten Wochen verstrichen und der Amerikaner an der Küste gelandet ist, musste ich wieder und immer wieder an den Schützen Zorro denken. Der Junge hat Erstaunliches für uns geleistet. Und ich beginne zu glauben, dass meine Teilnahme an der Veranstaltung von einiger Bedeutung sein könnte. Vaya suerte! ¿Y tú qué crees? Pienso que poder matar al tío Adolf pinta este caballo de otro color. ¿Qué se supone que significa? Que nos debes llevar a esa premier. Probablemente mi pierna tenga que ser cortada. Bye bye a mi carrera. ¡Qué gusto mientras duró! ¿Cómo esperas que camine por la alfombra roja? El doctorcito sacará esa cosa de tu pierna. Te la cubrirá toda de yeso. Y luego tendrás que inventar una historia sobre cómo me quebré la pierna escalando una montaña. ¿Qué te parece? Ya lo sé. Yo fumo y asisto a restaurantes caros, pero entiendo tu punto. Te llenaremos de morfina hasta que la sudes. Y así caminarás por la alfombra roja, amor. Sé que lo que diré es tonto. Y no me importa decirlo, pero... ¿Ustedes americanos hablan alguna otra lengua que no sea la suya? Nosotros hablamos algo de italiano. Con un acento atroz, de eso no tengo ninguna duda. Pero eso logrará que no nos asesinen de inmediato. Los alemanes no tienen oído para el italiano. ¿Hablarán en italiano para colarse? ¿Ese es el plan? Parece que sí. Estoy de acuerdo. Es algo suicida. ¿Pero qué hacemos? ¿Ir a casa? No. Sería lo ideal. Si no lo estropean, entonces podrán entrar. ¿Quién hace qué? Bueno, yo sé más italiano, así que... estaré contigo. Donowitz habla menos, así que será tu fotógrafo. Omar sabe poco, será tu asistente. Yo no hablo italiano. Ya lo dije, hablas poco. Mantén la maldita boca cerrada. Es más, comienza a practicar ya. Ya, Hugo. Sind wir aufgestiegen in der Welt? Dascha, Herr Obersturmführer. Mit Ihrer Geschichte an Insubordination. Wahrlich bemerkenswert. Und der heißt Wilhelm Wicki. Das ist ein österreichischer Jude, der in die Vereinigten Staaten emigriert ist, wie die Lage begonnen hat, sich für die Israeliten einzutrüben. Das sind die beiden deutschstämmigen Mitglieder der Bastards. Die sind bekannt dafür, deutsche Uniformen anzuziehen, um Einheiten in Hinterhalt zu locken. Was bringt euch den weiten Weg bis hier raus? Aber es schaut mir nicht danach aus. Es passt nicht. Mir scheint, da fehlt jemand. Jemand Fashionables. Alle raus! Für Max. Alles Liebe. Bridget von Hammersmark. And I've been putting out fire. With gasoline. Seuls des idiots suicidaires comme nous peuvent développer ces images-là. Puis supposons qu'on arrive à le faire développer, comment obtenir une copie 35 mm avec une bande sonore? On trouve quelqu'un capable de tirer et développer une copie 35 mm avec la bande sonore. Et on l'oblige à le faire. Dans le but. Ramène-moi ça, pas remets-lui la tête sur la table. Soit tu fais ce qu'on dit de faire, soit je t'enfonce cette hache dans ton crâne de collabo. Je suis pas un collabo. Marcel, est-ce que sa femme et ses enfants te connaissent? Alors une fois qu'on aura buté ce clébard à la botte des Allemands, on ira les faire taire une bonne fois pour toutes. Den Ring her. Na, machen Sie schon. Kommen Sie her. Schauen Sie, Frederika, das ist die höchste künstlerische Auszeichnung, die ich für den deutschen Film zu vergeben habe. Ja, Herr Doktor, ich fühle mich auch sehr geehrt. Sie haben es auch verdient, Sie haben es auch verdient. Aber ich glaube, nach der heutigen Premiere, da haben wir einen neuen Anwärter, was? Ja, das ist doch eine tolle Kultur. Und übrigens, ja, j'aimerais vous présenter le plus grand acteur au monde, Emilianix. Mademoiselle, es ist mir eine große Freude, Sie kennenzulernen. Sie haben ja ein wunderschönes Theater. Ein alter Charmeur. Fräulein von Hammersmark. Oberstlander, es ist lange her. Schneidig wie eh und je. Also, was ist mit Ihrem wunderschönen Bein geschehen? ein Nebenprodukt der Arschtritte, die sie in der deutschen Filmwelt austeilen, zweifelsohne. Sparen Sie sich Ihre Komplimente, Sie alter Hund. Ich kenne zu viele von Ihren früheren Eroberungen, als dass ich in Ihren Honigtopf treten könnte. Na, im Ernst, was ist passiert? Tja, ich habe mich, dummerweise muss ich eingestehen, im Bergsteigen versucht. Das ist das, was ich weiß. Bergsteigen? Dabei haben Sie ein Bein verletzt. Beim Bergsteigen? Ob Sie es glauben oder nicht. Vergeben Sie mir, gnädiges Fräulein, ich wollte mich nicht über Ihr Unglück lustig machen. Es ist nur Bergsteigen. Jetzt bin ich aber neugierig, was könnte Sie zu einem dermaßen tollkühnen Unterfangen getrieben haben? Also ich werde es nicht wieder tun, das kann ich Ihnen sagen. Der Gips ist so frisch wie mein alter Onkel Gustav. Wann haben Sie denn diesen Berg bestiegen, gestern Nacht? Scharfes Auge, Oberst. Es ist gestern Vormittag passiert. Und wo genau in Paris ist dieser Berg? Nein, ich mache doch nur Scherze. Gnädiges Fräulein, Sie kennen mich doch. Meine Scherze sind ein bisschen grob. Wer sind denn Ihre drei Fashion-Begleiter? Ich befürchte, dass keiner von Ihnen ein einziges Wort Deutsch spricht. Es sind Freunde aus Italien. Dies hier ist der hervorragende Sensationsdarsteller Enzo Gorlomi. Ein sehr talentierter Kameramann, Antonio Margheriti. Und Antonios Kameraassistent Dominique de Cocco. Signori, questo è un vecchio amico mio, Colonnello Hans Landa della SS. Buongiorno. Signori, è un piacere. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, è corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Mi scusi, con me? Gorlami. Ancora una volta. Colami. E come si chiama lei? Antonio Margheriti. Ancora? Margheriti. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margheriti. Margheriti. E lei? Dominique de Cocco. Dominique de Cocco. Bravo. Ich glaube, meine Kamerafreunde müssen ihre Plätze finden. Lasciatemi vedere i vostri biglietti. Ich glaube, für einen Star von Ihrem Status wird es nicht allzu schwierig gewesen sein, Premierenkarten für Ihre Freunde zu besorgen. 0023, 0024, non sarà troppo difficile di trovare. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Daniel Darieux. Bon. Faut que je descende sympathiser avec les cheveux. On récupère une dernière fois. La bobine 1 est dans le premier projecteur. La bobine 2 est dans le deuxième. La 3, je la rembobine. Et la 4 est encore dans sa boîte. Bien. La grande bataille du tireur embusqué arrive vers la fin de la troisième bobine. Notre film arrive à la quatrième bobine. Donc vers le milieu de la troisième, tu descends, tu fermes la salle à clé. T'attends mon signal. Mon signal. Tu mets le feu. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein, die Vorstellung beginnt in wenigen Augenblicken. Bitte nehmen Sie alle Ihre Plätze ein, die Vorstellung beginnt. Wir sehen uns später. So schnell, Hermann. Ein Glas Champagner auf den Stolz der Nation. Prost. Prost. Salut. Die Vorstellung beginnt. Bitte nehmen Sie alle Ihre Plätze ein. Gnädiges Fräulein, dürfte ich Sie unter vier Augen sprechen? Natürlich. Scusi un attimo. Nehmen Sie jetzt sofort alle Ihre Plätze ein. Die Vorstellung beginnt in wenigen Augenblicken. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze. Nehmen Sie Platz. Erlauben Sie. Mademoiselle Mignot hat mir gestattet, vorübergehend in ihrem Büro mein Lager aufzuschlagen. Lassen Sie mich Ihren Fuß sehen. Bitte? Legen Sie Ihren Fuß auf meinen Schoß. Hans, Sie bringen mich in Verlegenheit. Würden Sie bitte in die rechte untere Innentasche meines Mantels greifen und mir geben, was Sie darin finden? Darf ich? Voilà. Como dicen en América siempre, si te calza bien, debes usarlo. Was jetzt, Oberst? Der Kerl im weißen Smoking. ¿Qué pasa? ¡Demonios! ¡Malditos montoneros! ¡Bola de imbéciles! ¡Malditos nazis de mierda! ¡Suéltenme, malditos imbéciles! ¡Suéltenme! ¡Van a pagarlo caro! ¡Hijos de perra! ¡Los voy a matar a todos, malditos! Clavier. Ich habe den Führer informiert, dass das Publikum Platz genommen hat. Sollte ich im Moment eintreffen. Danke, Hans. Malditos nazis de mierda! ¿Cómo le dijo Stanley a Livingstone? Teniente Aldo Rain, supongo. Hans Landa. Has hecho un gran recorrido, Aldo. Aunque ahora estás en manos de la SS. Mis manos, para ser exacto. Y he esperado tanto tiempo para tocarte. Pero no tiembles. Tócame otra vez, maldito alemán. Teniente. Sí. ¿Sabe si les pasó algo a Donnie? ¿A Omar? ¿A la dama? No, no lo sé. Dime, Aldo, si estuvieras sentado donde tú estás sentado, ¿me mostrarías piedad? No. ¿Cuál es esa expresión sobre zapatos y pies? Me puse los zapatos al revés. Sí, así es. Sie können wegtreten. Bleiben Sie am Posten draußen. Así que tú eres Aldo el Apache. Y tú el cazador de judíos. Soy detective. Un muy buen detective. Hallar personas es mi especialidad, así que trabajé para los nazis encontrando personas. Y algunos eran judíos, pero ¿cazador de judíos? Es un apodo que me dieron. Pero debe admitir que le queda, Herr Coronel. ¿Tú controlas los apodos que te ponen tus enemigos? Aldo el Apache y el Diminuto. ¿Cómo que soy el diminuto? Apodos que los alemanes les dieron. ¿Así me dicen los alemanes, el diminuto? Y para que me entiendas, me sorprende lo alto que en realidad eres. No eres tan alto, pero tampoco un enano de circo, como sugiere tu reputación. ¿Mis hombres dónde están? ¿Dónde está Bridget von Hammersmark? Bien, digamos que ella obtuvo su merecido. Y cuando haces amigos como Brietet von Hammersmark, también los recibes. Y en cuanto a tus paisanos, el sargento Donovitz y el soldado Omar... ¿Quién le dijo los nombres? Teniente Aldo. Si cree que no interrogaré a cada sobreviviente marcado con la suástica... Simplemente no estamos en el mismo nivel de respeto, supongo. No, creo que no. Volvamos al destino de sus italianos saboteadores. Hasta el momento, ambos, Omar y Donovitz, deben seguir en los asientos donde los dejamos. 0023 y 0024, si no me equivoco. Sus explosivos siguen en sus tobillos y listos para explotar, y su misión que quien diría que es un complot, hasta el momento continúa. Una emocionante historia. ¿Ahora sigue el superratón? Sin embargo, lo único que debo hacer es levantar el teléfono y llamar al cine para que su plan esté caput. Si ellos siguen ahí y siguen con vida, cosa que dudo mucho, no hay forma de que lo saque sin hacer estallar las bombas. No tengo ninguna duda. Y sí, algún alemán morirá, y sí, arruinará la función, y sí, Goebbels seguramente se molestará mucho por estropear su gran noche. Pero no tendrán a Hitler, ni a Goebbels, ni a Goering, y tampoco a Bormann. Y requieren de los cuatro para acabar con la guerra. Pero si no levanto este teléfono de aquí, probablemente sí acaben con ellos. Y si acaban con los cuatro, acaba la guerra esta noche. Bien, caballeros. Discutamos el prospecto de acabar hoy con la guerra. Según entiendo, ya que la muerte de Hitler y su posible rescate depende solo de mi reacción, si no hago nada, es como si causara su muerte incluso más que ustedes, ¿no lo creen? Sí, sí lo creo. ¿Qué opina, Utivich? También lo creo. Caballeros, no tengo la intención de matar a Hitler, ni a Goebbels, ni a Goering, ni a Bormann, y no se diga dejar que los aliados ganen la guerra solo para luego encontrarme frente a los judíos y sus tribunales. Si quieren ganar la guerra hoy, debemos hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Uno de ustedes no tiene la autoridad para acordar. Sin embargo, esta misión de ustedes debe tener un comandante. Un general. Algo así como estratégico, creo yo. ¡Di en el blanco! ¿Así es como dicen? ¿Di en el blanco? Solo decimos bingo. ¡Bingo! ¡Qué bien! Pero estoy divagando. ¿En qué estaba? Ya, en el trato. Por allá hay un poderoso radio de dos vías y frente a él hay un operador aún más poderoso llamado Hermann. Consigan a alguien al otro extremo de ese radio que tenga el poder de autorizar mi, digamos los términos de mi rendición condicional. Si es que así se oye mejor. ¿De dónde yo vengo? ¿De dónde exactamente? Maynardville, Tennessee. Hasta he contrabandeado licor. Por allá, uno hace lo que el gobierno federal llama actividad ilegal, pero nosotros decimos que es una manera en que un hombre alimente a su familia, coronel. Hace que uno esté vigilando siempre. Para no alargar esto, si oímos una historia demasiado buena, no la es. Sentado ahí, tal vez diría lo mismo. Y casi puedo asegurar que estaría 100% en lo correcto. Pero en las páginas de la historia, de vez en cuando, viene el destino, sale y está de tu lado. ¿Qué dirán los libros de historia? Sergio. Du feiges Amerikanerschwein. Dafür wirst du zahlen. Auge um mich. kommt. Pardon. Passer derrière l'écran et fermer la porte. Así que cuando se escriba la historia militar de esta noche, quedará sentado que yo fui parte de la Operación Kino desde el principio como doble agente. Todo lo que he hecho en mi función como coronel de la SS fue sancionado por la OSS como un mal necesario para cubrir mi personaje ante los alemanes. Y fue el hecho de colocar la dinamita del teniente Rhein en los asientos de Hitler y de Goebbels lo que aseguró su desaparición. Ich habe den Führer informiert, dass das Publikum Platz genommen hat. Sollte ich im Moment eintreffen. Danke, Hans. Por cierto, la última parte es cierta. Quiero mi pensión militar completa y las ventajas propias de mi rango. Quiero recibir la medalla de honor del Congreso por mi invaluable ayuda en el derrocamiento del Tercer Reich. De hecho, quiero que todos los miembros de la Operación Kino reciban la medalla de honor del Congreso. Que se me otorgue la nacionalidad, bueno, ni tengo que mencionarlo. Y quiero que los Estados Unidos de Norteamérica me compren una propiedad en la isla Nantucket como premio por las incontables vidas que salvé al acabar tan deprisa con la tiranía del Partido Nacional Socialista. ¿Lo tiene todo escrito, señor? También espero verlo frente a frente, señor. ¿El teniente Rhein? Claro. Sí, señor. El coronel Landa los pondrá usted y a Utivik en un vehículo como prisioneros. Después, él y el operador de radio subirán al vehículo y conducirán hasta nuestras líneas. Después de cruzarlas, el coronel Landa y su hombre se rendirán. Entonces, usted conducirá el vehículo para traerlos directamente frente a mí para asentar su declaración. ¿Está claro, teniente? Sí, señor. Cambio y fuera. Gehen Sie nun. Wir sehen uns danach davor stehen. Jawohl. Erik! Vous êtes la gérante de ce cinéma? Remboursé. L'acteur de ces films vaut pas un clou. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu vous voir. Vous voyez pas que je suis occupée? Alors, acceptez que je vous aide. Écoutez, Frédéric, c'est pas normal, vous pouvez pas rester ici. Non. C'est votre première. Vous devriez être en bas avec eux. En temps normal, vous auriez raison. Pour tous les autres films, je le fais. J'ai l'intention de supporter des soirées comme celle-ci dans l'esprit qui convient. Cependant, il n'en reste pas moins que ce film s'inspire de mes exploits militaires. Et en l'occurrence, mes exploits consistent dans le fait que j'ai tué beaucoup d'hommes. Par conséquent, la partie du film projetée maintenant, je n'aime pas regarder cette partie. Je suis désolée, Frédéric. Donc, je me suis dit que j'allais monter et faire ce que je fais le mieux. Vous embêter. Et avoir la tête que vous faites, il semblerait que je n'ai pas perdu la main. C'est tellement habitué à ce que les nazis vous lèchent les bottes que vous avez oublié ce que c'est une film ou non. Non, vous ne pouvez pas rester ici. Maintenant, allez-vous-en. Frédéric, vous m'avez fait mal. Ma foi, ça fait plaisir de voir que vous pouvez ressentir quelque chose. Même si c'est juste de la douleur physique. Je ne suis pas un homme à qui on dit allez-vous-en. Il y a plus de 300 cadavres en Italie qui, s'il le pouvait, en témoignerait. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous me manquez de respect à vos risques et ces périls. Fermez la porte. Quoi? Fermez la porte à clé. On n'a pas beaucoup de temps. De temps pour quoi? Non, mais laissez tomber. Non, attendez. Vous voulez que je ferme la porte à clé? Pour la 50e fois, oui. Mate a ese tipo. Tienes 10 metros para llegar al guardia. ¿Lo harás? Debo hacerlo. Ha Fabelhaft, mein Lieber, fabelhaft. Das ist Ihr bester Film bisher. Danke, mein Führer. Danke. ¿Quién quiere enviar un mensaje a Alemania? Yo tengo un mensaje para Alemania. Que hoy todos ustedes morirán. ¡Schloss aus! ¡Proyectos! Y mi rostro será lo último que vean. El de la judía que los asesinará. No, tröstlich, ich weiß nicht, was hier los ist. Das gehört nicht. Ya sé. Mátalos a todos. Oui, Shoshana. Das ist die amerikanische Kampflinie, Herr Standartenführer. Ausgezeichnet, Hermann. Hermann, suelta. Ahora, oficialmente, me rindo ante usted, Teniente Rhein. Somos sus prisioneros. ¿Me da mi cuchillo? Muchas gracias, coronel. Utivich esposa al coronel por la espalda. ¿Es realmente necesario? Soy esclavo de las apariencias. La cabellera. ¿Está demente? ¿Qué ha hecho? Hice un trato con su general por la vida de ese hombre. Sí, pues aunque hayan hecho ese trato, él no les importa. Lo quieren a usted. ¿Lo matarán por esto? No lo creo. Me gritarán un poco y me han gritado antes. ¿Sabe? Utivich y yo oímos el trato que hizo con el jefe. Acabar la guerra. Podría ser el trato. ¿Qué piensas, Utivich? ¿Harías el trato? Haría el trato. No te culpo. Muy buen trato. Y podrá tener un nido para su descanso. Bien. Si queríamos asar a todo el alto mando, supongo que valían ciertas consideraciones. Pero yo tengo una pregunta. Cuando llegue a su casita en la isla Nantucket, me imagino que se quitará ese lindo uniforme de la SS, ¿verdad que sí? Así lo hará. Eso es lo que creí. Y yo no lo soporto. Y dime, Utivich, ¿tú lo soportas? Para nada, señor. Vaya, si fuera por mí, coronel, usted usaría ese uniforme toda su larga y maldita vida. Sé que eso no es práctico, pero en cierto momento tendrá que quitárselo. Así que voy a darle algo que no se quitará jamás. ¿Sabes qué, Utivich? Creo que esta es mi mejor obra maestra. Thank you.